you something to make you change your mind. RTL Radio Nachrichten. Rund um die Uhr kompetent informiert. Im Studio Nils Paul. Kanzlerin Merkel hat im Bundestag eine Regierungserklärung abgegeben. Dabei hat sie deutlich gemacht, wo sie ihre Schwerpunkte beim EU-Gipfel setzen will, der am Nachmittag in Brüssel beginnt. Dabei ging sie auch auf die Pläne der EU-Finanzminister.